Skater, Strader, wieder später, alles klar. Alligator, Strader, wieder später, alles klar, Mann. Ich hab es satt, das ganze Pack. How about this one? How about that? Look.